Okay. Bitteschön. Hey, guten Abend. Schönen guten Abend. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Würde ich mit Ihnen das auch noch Aufnahmegespräch führen? Sind Sie dann ganz verstanden? Ja, natürlich. Hauptsache, jemand guckt nach mir und hilft mir, ja? Darf ich Ihren Namen erfahren? Ja, Wie ich heißen Sie? heiße Friedhelm Schneider. Schneider. Ja. Vorname bitte. Können Sie bitte langsamer Friedhelm. buchstabieren? Der Wie? Fried Friee. Rie. Dann D E. H E L M. L. M. Friedhelm. Friedhelm. Und Friedhelm. der Habe ich Familie. richtig gesagt? Friedhelm. Friedhelm. Ja. Friedhelm. Ja. Friedhelm. Und der Familienname ist Schneider. Schneider. Friedhelm. Friedhelm ist Frauen oder Menschenname? Ich bin ein Mann. So. Sozusagen ein Herr alter Mann. Schneider, Herr Schneider, wie alt Ja. sind Sie? Ich bin 74 Jahre alt. 74. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,76 Meter. War ich zumindest immer, ja. 76. Wie schwer sind Sie? Ah, so 89 Kilo wiege ich wohl. 80. Herr Schneider, bevor Sie mir Ihre Beschwerde erzählen, darf ich eine allgemeine Frage Ihnen stellen. Ich kann Sie im Augenblick nicht hören. Nach dieser allgemeine Frage stellen. Ich würde Ihnen Beschwerden hören. Ja, natürlich. Ja. Was für Beschwerden haben Sie im Moment, Herr Was für Schneider? Beschwerden? Ja, was für Beschwerden haben Sie im Moment? Was Ja, kann ich für Sie mir tun? tut mein rechtes Bein so weh mit einem Mal. Das hat angefangen eigentlich so im Unterschenkel. Und ja, am Anfang habe ich mir nichts dabei gedacht. Und es ist aber immer langsam immer mehr geworden. Und jetzt ist es mit einmal so, dass ich eigentlich nicht mehr so lange laufen kann. Und seit 3 Tagen tut mir jetzt mit einmal auch der Oberschenkel weh. Und ich kann jetzt wirklich nur noch ein paar Meter laufen. Ich muss mit meinem Hund immer rausgehen. Und vor einem Jahr konnte ich völlig ohne Probleme einen Kilometer gehen und dann tat mir nichts weh. Und jetzt mit einmal kann ich kaum noch laufen. Der Hund muss immer alleine raus, ja. Und das ist jetzt seit 3 Tagen. Sind bei Ihr rechte Beinen ist schmerzhaft oder Das ist sehr schmerzhaft, anschwollen? ja. Schmerzhaft. Wir können wie lange da Strecke laufen? Ja, jetzt tatsächlich nur noch, ja, vielleicht 100 Meter. 100 Meter. Hat Ihr Das Bein hat sich jetzt in einem Jahr hat sich das einfach verschlechtert. Und jetzt ganz plötzlich mit einmal geht gar nichts mehr, ne? Hat Ihr Bein angeschwollen? Geschwollen ist das eigentlich nicht, nee. Es fühlt sich warm an. Und es kribbelt und ist doch so ein bisschen taub, ja. Hat Ihr Bein eine zum Beispiel kalte Gefühl oder eine auf dem Ihr Beinhaut eine verschiedene oder auffällige Veränderungen bemerkt? Also was mir aufgefallen ist, dass die Haut auch so ein bisschen schuppiger ist und dass die Haare mir ausfallen. Das habe ich wohl gemerkt, ja. Seit wann haben Sie Das bemerkt? ist vielleicht so, ja, das geht ja nicht von heute auf morgen. Vielleicht so seit einem halben Jahr oder so. Halben Jahr. Herr Schneider, haben Sie irgendwelche wesentliche Krankheiten, zum Beispiel eine große Gefäßerkrankung oder Herzkrankheiten Ja, also oder ich habe seit 10 Jahren Diabetes, ne? Aber da nehme ich keine Medikamente, da esse ich nur ein bisschen vorsichtig, ne? Und mein Blutdruck ist seit 20 Jahren auch erhöht. Und tatsächlich hatte ich vor 15 Jahren mal, habe ich einen Stent eingesetzt bekommen im Herzen, ne? Da vor 5 Jahren. 15 Jahren. 15 Jahre. Ja, da war ich. Ein Stent ist eingesetzt, oder? Ein Stent im Herzen, ja. Seit wann haben Sie einen Bluthochdruck? Oh, das ist schon 20 Jahre. Da waren Sie sicher. Nehmen Sie dagegen ein Medikament ein? Nee, ich nehme da eigentlich nichts dagegen ein. Keine Medikamente. Nö. Gegen eine Herzkrankheiten, zum Beispiel Atherosklerose Also ich oder nehme, ich nehme, Gefäßverengung. ich habe auch ein bisschen erhöhte Blutfette und deswegen nehme ich Simvastatin und wegen des Herzens nehme ich wegen des Stents, ne, nehme ich ASS und Clopidogrel. AS und Clopidogrel. 4 Milligramm Simvastatin nehmen Sie ein. 20 abends. 20 Milligramm. Gibt es noch sonstige Medikamente? Nee, sonst nehme ich eigentlich nichts. Ja. Herr Schneider, ich habe eine Frage, allgemeine Frage. Zum Beispiel leiden Sie unter Kopfschmerzen? Oder haben Sie ein enge Gefühl in Ihrer Brust, wenn Sie beim Laufen oder bei Nee, also Beinbelastung? die Beschwerden beim Laufen sind nur im Bein. Die Bein. sind nur im Bein. Alles klar. Leiden Sie unter Atemnot? Atemnot? Nö. Das, Leiden Sie unter? was ich merke, dass ich halt zurzeit, ja, so, dass mir das Essen nicht besonders gut schmeckt. Und ja, dass ich oft auf die Toilette muss. Ich muss häufig Wasser lassen. Und nachts muss ich eben auch zwischendurch mal aufstehen. Und tatsächlich ist es so, wenn ich nachts im Bett liege, dann tut mir mein Bein manchmal noch mehr weh als sonst. Und dann muss ich aufstehen und ein bisschen rumlaufen. Dann wird es ein bisschen besser. Und dann kann ich auch wieder weiterschlafen. Aber das ist jetzt, also im Augenblick sind die Nächte wirklich unruhig. In der Nacht vielmal Wasser lassen gehen. Ja, zwei, ein bis zweimal so ungefähr. Zweimal. Wenn Sie flach liegen, leiden Sie unter Atemnot oder ohne Luft zu bekommen. Nee, Luft kann, nee, ich kann so gut schlafen, so, kein Problem, ja. Ja, ein Und bisschen, also ein bisschen höher habe ich das Bett, aber also minimal. Minimal. Eigentlich geht es mir vom Herzen her jetzt gut seit der Stent-Implantation. Alles klar. Haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen oder Stuhlgang? Nö, also ja, Wasser lassen eben häufig, ne? Aber sonst eigentlich keine Probleme. Alles klar. Haben Sie eine Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen? Rückenschmerzen habe ich zurzeit. Also seit einigen Monaten tut mir der Rücken weh. Aber ja, ich habe halt auch wirklich viel gearbeitet in meinem Leben und ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Ne? Vor einem Monat Allerdings, und du kennst Schmerz, oder? Seit, ja, nee, das ist schon länger als einen Monat, seit einigen Monaten. Was war das Problem? Wissen Sie? Wo das herkommt, keine Ahnung. Dann geht es wieder weg und dann kommt es wieder. Und ja, je nachdem, wenn ich mich blöd bewege oder so, dann kriege ich halt so einen Hexenschuss. Und dann muss ich halt ein bisschen Wärme drauf tun, dann geht es mir wieder besser. Na, Wärme. Nein, gut. Wenn Sie eine einlegende Stent-Implantation, so wissen Sie, wie viele krankhafte Herzkranzgefäße zum Beispiel nur eine Herzkranzgefäße oder Also einige. ich meine, da ist was dilatiert worden, also erweitert worden. Und dann hat man einen Stent reingelegt. Ob da noch irgendwie mehr erweitert worden ist, weiß ich nicht. Da müssten Sie vielleicht den OP-Bericht von damals anfordern in der von einem anderen Krankenhaus, ne? Alles klar. Herr Schneider, rauchen Sie? Ja, ich habe mal eine Weile geraucht, aber ja, als meine Frau dann krank geworden ist, die hatte Lungenkrebs. Da habe ich das schnell aufgehört, ja. Und ja, ich habe als Gastwirt gearbeitet. Also viel habe ich nicht wirklich geraucht. Eigentlich vielleicht so, ja, 20 Jahre lang, aber immer nur wenig. 20 Jahre gerade sind Sie mit dem Rauchen aufgehört? Also ich habe 20 Jahre lang geraucht und dann, wann habe ich aufgehört? Wie Ja, viel vielleicht rauchen schon Sie? vor. Hä? Wie viel rauchen Jetzt Sie? rauche ich nicht mehr. Jetzt rauche ich nicht mehr. Aber 20 Jahre lang sind Sie geraucht. Wie Habe ich viel geraucht, pro ja. Tag zum Beispiel geraucht? Noch, wie viel pro Tag? Ja. Ach, ja, kein Päckchen, also nicht mal ein halbes Päckchen. Halbspäckchen. Ja. Trinken Sie Alkohol? Sehr, sehr selten, ja. Aber ja, einmal in der Woche treffe ich mich mit meinen Kollegen am Stammtisch und dann trinken wir ein bisschen was, aber nicht viel. Also, was weiß ich, ein Bier, ein, zwei Bier, vielleicht einmal ein Schnaps, aber nicht viel, nicht regelmäßig. Alles klar. Herr Schneider, sind Ihre Impfung vollständig? Auch Ja, Corona-Impfung ja, ja, ja, ja. Ich heutzutage? bin zum Impfen gegangen, damit ich wieder unter Leute gehen konnte. Ja. Wie viel Mal geimpft? Dreimal geimpft. Dreimal. Darf ich so Ihre Beschwerde zurückkommt, Herr Schneider? Wenn Sie, wenn Ihr Bein Hochlagerung oder Tieferlagerung, welche Lagerungen ist das besser? Also, wenn ich das hochlagere, ist es nicht so gut. Ne? Deswegen muss ich nachts eben manchmal muss ich ein bisschen rumlaufen, weil es im Liegen richtig wehtut. So. Und sie nimmt keine irgendwelche Medikamente dagegen ihr Beinproblem, oder? Nein. Nee, ich habe da bisher ja gedacht, das geht von alleine wieder weg, aber jetzt wird es ja immer schlimmer. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Vielleicht können Sie mir ein gutes Medikament geben gegen die Schmerzen. Also, Herr Schneider, hat jemand Ihrer Familie auch wesentliche oder vererbbare Krankheiten? Ja, also meine Eltern sind beide. Ja, verstorben natürlich schon lange. Mein Vater war früh am Herzinfarkt und meine Mutter hatte mit 75 tatsächlich eine Lungenembolie. 75, seine Mutter. Meine Mutter, ja. Ja, unter. Ah, das ist alles schon lange her, ne? Alles klar. Haben Sie Geschwister oder haben Sie Geschwister Kinder? Habe ich nicht. Haben Sie Kinder? Nee, Kinder habe ich auch nicht. Herr Schneider, wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verwitwet. Sie haben keine Kinder, oder? Verwitwet und keine Kinder, genau. Sind Sie allein? Ich lebe alleine, ja. Nur mein Hund ist bei mir. Haben Sie Haustiere? Ja, eben der Hund. Wahrscheinlich sind Sie Rentner? Ich bin Rentner, ja. Ich habe früher als Gastwirt gearbeitet. Gast? Als Gastwirt. Ich hatte eine eigene Gaststätte. Gastwirt arbeitet gerade. Was war früher Ihr Beruf und Beruf? Ja, ich war Gastwirt. Gastwirt? Ich hatte ein Gastwirt, ja. Ich habe eine eigene Gaststätte gehabt. Ich war Gastwirt. Verstehe. Herr Schneider, ich bin fertig mit der Anamnese. Möchten Sie etwas hinzufügen? Oder ja, ich möchte natürlich jetzt gerne wissen, was mit mir los ist, warum mir mein Bein so weh tut und natürlich auch, was man dagegen machen kann. Ne? Herr Schneider, nur ich bin Ihr Anamnesegespräch zu Ende ist. Ich muss noch eine körperliche Untersuchung und verschiedene Laborwerte und gegebene Verfahren veranlassen. Und aber erstmal, ich muss ehrlich sagen, natürlich habe ich eine nur Verdachtdiagnose. Sie haben bekannte eine Herzkrankheiten und Sie haben eine Superkrankheit und arterielle Hypertonie und leider Sie nehmen dagegen eine vorbeugende oder gegen eine Medikamente keine Medikamente ein. So, aber ich nehme doch Clopidogrel und ich nehme doch ASS und ich nehme doch Simvastatin. Sie haben recht, aber diese Medikamente vermute ich nicht reich für Ihre Beschwerden. Nach Ihren anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Schaufensterkrankheit hin. Aber natürlich, das ist nur eine Verdachtsdiagnose. Und wie kann man das bestätigen und wie kann man das rausfinden, ob man das hat? Ja, er muss Ihre Verdachtsdiagnose bestätigen. Zum Beispiel, um diese Diagnose zu feststellen, müssen wir erstmal eine Routine Blutwerte kontrollieren. Blutwerte, zum Beispiel Ihre Zuckerkrankheit und langzeitige Blutzuckerwerte und Ihre Leberwerte. Ach so, ob der Zucker vielleicht schlechter geworden ja, ist, meinen Sie? Ihr Beine Gefäße mit Duplex Ultraschall mit Duplex Ultraschall. Ja, tut das weh? Kontrollieren. Aber tut die Untersuchung weh? Ja. Ist das eine schmerzhafte Untersuchung? Nein, keine schmerzhafte Untersuchung. Das ist nur eine bildgebende und schmerzlose Untersuchung. Mit Charles Well'le können wir ihr Bein und ihr Gefäße zum Beispiel betroffene Bereich in betroffene Bereiche Gefäße und dann kann man das sehen und ja kontrollieren, ob eine Verengung oder nicht ist. Ah ja, okay. Das kann ich mir vorstellen. Gut. Nee, dann habe ich sonst eigentlich im Augenblick keine Fragen mehr. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Nee, sonst habe ich dann jetzt im Augenblick keine Fragen mehr. Und jetzt? Jetzt, ich bin mit dem fertig schon anlese. Ja, genau. Also jetzt müssen Sie den Patienten hier rausschicken. Ne? Sagen, ja, nehmen Sie ja. Wartezimmerplatz oder was auch immer, ja? Ja. Ne? Bitte nehmen Sie Platz und Sie warten auf meine erstmal nach der Untersuchung und Ergebnisse von einer Labor- und Bildgebende-Verwaltung-Ergebnisse okay, bekommen. Gut. Erstmal muss ich mit meinem Chef besprechen. Alles klar. Was können wir für Sie tun? Was Sie für mich tun können. Okay, ja. Okay. Gut. Hat jetzt jemand vielleicht von den Kollegen noch Fragen zu der Vorbefragung jetzt und zu der Anamnese? Keine eine Frage. Gut. Brauchen Sie noch ein bisschen Zeit für die Vorstellung oder Vorstellung. Können wir gleich weitermachen? Können wir gleich weitermachen? Ja. Gut, okay. Hallo, Oberarztin. Haben Sie Zeit für mich? Ja, natürlich. Was haben Sie denn für einen Patienten heute angeguckt? Ich habe in der Notaufnahme einen Patienten untersucht. Mhm. Und eine 74-jährige Patient Herr Schneider. Mhm. Der stellte sich mit uns bestehende einige Tage, insbesondere beim Laufen, progredierte Schmerzen in den Beinen, rechten Beinen. Im rechten Bein nur? Ja. In einem Bein. Beinen vor. Und dieser berichtete Patient außerdem, dass diese Schmerzen beim Laufen innerhalb 100 Meter entsteht. Und wie lange ist das schon so? 100 Meter. Ja, wie lange hat er das schon? Seit wann hat er das? Vor einigen Tagen. Die Gehstrecke von 100 Meter, seit wann hat er die? 100 Meter? Innerhalb letzten drei Tagen. Hat sich also akut verschlechtert? Ja, akut verschlechterte okay. Schmerzen in rechten Bein. Mhm. Und der Patient fühlt sich so im rechten Bein irgendwelche keine Ödeme oder und außerdem berichtet der Patient auch in der rechten Bein eine hautliche Dystrophie bemerkt in seit 6 Monaten bemerkt. Was hat er da bemerkt? Seit 6 Monaten. Ja, was hat er bemerkt? Direkt den Beinen Haut eine dystrophische Veränderung, wie eine Haarausfall. Okay, dystrophische Veränderung in der, in der Haut am rechten Bein. Alles klar. In der Haut am rechten Bein, Schuppen oder Haarausfall zum Beispiel. Mhm. Eine dystrophische Veränderung bemerkt. Und wie ist es mit Neurologie? Sie leiden an einer Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie, aber dagegen fallen regelmäßige irgendwelche Medikamente ein. Ah, okay. Und ja. In der Vorgeschichte der Patient eine an Vorgeschichte, Krankenvorgeschichte der Patienten. Das eine zehn Jahren bekannte Diabetes mellitus und 20 Jahren arterielle Hypertonie und vor 15 Jahren angelegte Stent Implantation. Wo ist der Stent implantiert? Stent implantiert in eine Herzkranzgefäße. Ein Herzstent. Ja, genau. Genau. Was ich gefragt hatte, hat der Patient in dem Bein, in dem rechten Bein, neurologische Ausfälle oder Auffälligkeiten? In der neurologischen Untersuchung hat er was beschrieben? Keine hat er etwas beschrieben? Ja, keine Auffälligkeiten. Okay. Zum Beispiel Druckgefühl und keine Sensibilitätsstörung. Aber natürlich abhängig von Atherosklerose gibt es eine Muskelatrophie. Okay, dann gucken Sie danach nachher bei der körperlichen Untersuchung. Ne? Gut, also jetzt haben wir die Vorerkrankung. Was nimmt er denn für Medikamente? Er nimmt eine Simvastatin 20 Milligramm, regelmäßig, täglich, und Acetylsalicylsäure und Clopidogrel regelmäßig ein. Das hat er wahrscheinlich verschrieben bekommen nach dem Herzstent, ne? Ja, richtig. Ja, okay. Und der Patient ist dreimal gegen Corona-Infekt geimpft. Okay. Dann er berichtet außerdem eine Follacury. Okay. Und zweimal nächtlich eine Nüchtri. Ulster. Was wissen wir über Familienanamnese? In der Familienanamnese ihr Eltern. Seine Eltern sind gestorben. Sein Vater an welche eine Krebserkrankung. Ja, der hat einen Herzinfarkt, okay. Herzinfarkt, ja, Entschuldigung. Herzinfarkt, an Herzinfarkt gestorben. Seine Mutter im Alter von 75 Jahren an Lungenembolie gestorben. Oh ja. Und er ist verwitwet, verheiratet und sie habe keine Kinder. Und sie lebt allein mit nur seinem Hund. Er hat nur einen Hund, okay. Was hat er, was war der ihr denn Beruf vom ist, Beruf? Gastwirt. Gastwirt ist der gewesen, okay. Gastwirt. Okay, bei Gastwirt, da fällt mir natürlich ein, wie sieht das denn mit Noxen aus? Er ist Ex-Raucher. Zum Beispiel 10 Packungsjahr. Okay, mit also nicht Packungsjahr, viel. Ja. Packungsjahr. Und nicht exzessiv geraucht. Sie trinkt gelegentlich ab und zu mit seiner Freundin einen Schnapp. Ja, oder Wein. Okay. Ich denke, elegante Alkohol. Gut, was ist denn jetzt Ihr Verdacht? Was meinen Sie? Was steckt denn dahinter, hinter seinen Beschwerden? An Differentialdiagnose kommen eine Tiefenthrombose zum Beispiel, eine Muskelspasmus oder eine Verletzung oder Bandriss in Betracht. Aber was ist denn Ihr Hauptverdacht? Aber die Existenz von eine als eine Risikofaktoren Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie und bekannte Atherosklerose insbesondere Herz bedingte sprich für eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Okay, gut. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem Patienten? Erstmal ganze körperliche Untersuchungen. Dann, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung ganz besonders? Durchblutungsstörungen und bei der Bein- und untere und obere Extremität miteinander Vergleich. Ja, der Vergleich, rechts-links ist ja, richtig, zum Beispiel, genau. Wir kontrollieren auch Antibrachialindex. Ja, aber ja, sehr gut. Beinarmindex, ja, sehr gut, okay. Ja, damit haben wir also klar die Fußpulse haben wir definiert und die Verschlussdrücke. Und wonach gucken Sie noch? Und Patient erwähnt eine typische Claudicatio intermittent. Nochmal eine was? Typische Claudicatio intermittent. Ja, Claudicatio intermittent. Ja, okay. Als bildgebende Verfahren können wir eine Duplex-Sonographie durchführen. Genau. Oder Digital Subduction Angiographie als fortschrittene Verfahren oder Magnetresonanztomographie, Angiographie durchführen. Eine was? Kernspintomographie. Kernspintomographie. Mit Kernspintomographie eine arterielle Angiographie durchführen. Okay. Gut. Und was machen Sie labortechnisch? Wonach Labortechnisch. gucken Sie? Erstmal eine große Blutbild, dann Nierenwerte natürlich. Zum Beispiel werden wir einen Kontrastmittel verwenden. Aber Ach, stimmt, ja, genau. ich habe keine Frage über Kontrastmittelallergie, leider. Okay, das können Sie ja noch nachfragen, genau. Ja. So. Patientin leidet an arterieller Hypertonie und Diabetes mellitus. So große Wahrscheinlichkeit leidet an eine Nierenfunktion Einschränkung. Ach, das kann auch sein, dass, ja. Okay. Ja, dass er das noch gar nicht weiß, ja. Ja, Gut, dann und dann können wir ja auch gleich gucken, wie die Zucker. Blutfettwerte Ja, und Nierenwerte. Erstmal Ja, da gucken wir. haben wir doch schon einiges, was wir jetzt als nächstes unternehmen. Gut, wunderbar. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, was an Ergebnissen rauskommt für Ihren Patienten. Und was machen Sie denn, je nachdem, wenn sich tatsächlich die PAVK bestätigt, was machen Sie dann mit dem Patienten? Was kann man dann tun? In der Ruhe und Hochlagerung erfüllt eine Schmerzstoff im rechten Bein. So und wir können unter 200 Meter laufen. So als Einstufe von PAVK. arterielle Was für ein Herzmuskelkrankheit. Stadium haben wir? Stadium 3. Und Ja. im Ruhe Ruheschmerzen. Ruheschmerzen. Ja, sie hat Ruheschmerzen. Ja, aber eigentlich hatte ja, zurzeit hat er Ruheschmerzen, genau, ja, stimmt. Wenn eine Ruheschmerzen, keine Ruheschmerzen habe, dann zum Beispiel Stufe 2b. Genau, ja. Das Gut, wäre und 2b. ja, was ist denn die Konsequenz aus dem 2b oder 3-Stadium? Was machen Sie dann mit ihm? Wenn eine kritische Gefäße-Verengung bestätigen, können wir einen Eingriff oder operative therapeutische Maßnahmen Ja. durchführen. Was sind denn die beiden Alternativen? Was ist der interventionelle Eingriff und was ist der operative Eingriff? Bei der Unterschenkel liegt eine kritische Verengung Bereich vor. Zum Beispiel man kann eine Ballontherapie durchführen. Ballondilatation. Ja, Ballondilatation-Therapie durchführen. Wenn dieser Und wenn Eingriff es nicht höher möglich ist und wenn es kritisch verschlossen ist, ja. Erstuhung? wenn es sich nicht dilatieren lässt oder wenn tatsächlich möglicherweise ein Gefäßverschluss vorliegt und wir schon eine Anastomosierung haben, was muss man dann möglicherweise machen? Die OP, Diesmal was wäre die OP-Maßnahme? eine Bypass-Operation Ja, genau. durchführen. Ja, genau. Auch konventionelle Medikamententherapie. Ja, wobei der kriegt ja schon Carbon, ja. Clopidogrel und ASS. Eigentlich hat er ja schon relativ viel, ne, zur Gerinnungshemmung. Ne? Was kann man da noch mehr machen? Eine Diabetes mellitus und Blutzuckerwerte einstellen. Ja, das Dann, auf alle Fälle, klar. und Dass man Arzneimittelhypertonie. die Ursache von der PAVK praktisch mindert, ne? Ja, Vorbeugende okay. Therapie, ja. Okay. Ja, gut. Ja, hat dazu jemand jetzt noch Anmerkungen oder Fragen oder Vorschläge, Ergänzungen? Heute will keiner was sagen. Ist ja erstaunlich. Gut. Ja, der Patient ist froh, dass er jetzt behandelt wird und dass man ihm seine Schmerzen nimmt. Ja, muss er denn jetzt akut im Krankenhaus bleiben? Ja, wenn der Patient akute Fellschusskrankheit hat, muss man diese Patienten im Krankenhaus behandeln. Genau. Zügig, zügig Intervention oder zügig OP. Konventionelle Ne? Der Medikamententherapie. kann vielleicht heute noch nach Hause. Heute kann er vielleicht noch nach Hause oder morgen. Ne? Und bis zum OP-Termin. Aber dann muss man was machen. Ne? Genau. Ja. Ja, super. Okay. Ja, wie haben Sie sich gefühlt? Wie haben Sie sich gefühlt als Arzt? Bei diesem Analyse denke ich nicht reich, um eine Wirkung zu schaffen. Ja, Ich habe viel. wir Ich habe hatten ein bisschen Verständigungsprobleme, ne? viele grammatikalische Falschsagen. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Ich habe tatsächlich, wir hatten einige Verständnisschwierigkeiten. Ja? Einmal, dass ich nicht verstanden habe, was Sie gefragt haben, und Sie haben nicht verstanden, was ich gefragt habe. Ja, das ist mir aufgefallen, dass es wirklich Verständigungsprobleme gab. So. Und ich musste mich ein bisschen anstrengen, als Patient natürlich, um sie zu verstehen. Ja, Genau. ihre Aussprache ist, ja, ist tatsächlich nicht so einfach zu verstehen. Sie vielleicht noch ein bisschen langsamer oder versuche noch ein bisschen präziser zu sprechen. So. Ja, damit das, was Sie sagen wollen, ankommt. Ne? Nur ein Beispiel jetzt. Als ich gefragt habe in meiner Rolle als Arzt, ne, hat der Patient neurologische Störungen. Ja, er hat angegeben tatsächlich, dass er ein Taubheitsgefühl hat in dem Bein und dass das kribbelt. Das haben Sie aber offensichtlich nicht mitbekommen, dass der Patient das gesagt hat. Ja, und Sie haben die Frage auch nicht beantwortet. Ja, das ist eine Ja, Pille. und da merkt man einfach, dann gehen Informationen verloren. Ja, und jetzt war ich natürlich ein Patient, der ziemlich viel dann nachgefragt hat und Erklärungen wollte. Aber ein normaler Patient, ja, der würde ja irgendwie so ein bisschen schulterzuckend sagen: Ach, habe ich jetzt nicht verstanden. Wollte ich auch nicht nachfragen. Ne? Und das ist natürlich keine gute Situation. Ja? Also wirklich vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen weiter üben, noch ein bisschen zuhören bei den nächsten Malen. Ja? Und gucken, dass sie dass sie einfach an ihrer Aussprache auch ein klein wenig noch arbeiten, dass es ein bisschen leichter verständlich ist. Ja? Das kann ich Ihnen jetzt nur so mitgeben. Grundsätzlich inhaltlich und auch, was Sie gefragt haben, das war eigentlich okay. Es war minimal, was weiß ich, hinterher haben Sie mal Sie statt er. Ja. Aber das machen natürlich alle gerne, weil ich halt hier als Frau sitze. Ist ja logisch, das ist ja unlogisch alles. Aber an dem anderen können Sie sicherlich noch ein bisschen verbessern. Und sind ja noch ein paar Tage, machen Sie noch eine Übung, ne? Und horchen Sie noch mal mit rein. Ja? Kann ich Ihnen nur so empfehlen. Ja? Ansonsten schönen Dank für heute Abend. Jetzt muss ich mal gucken, ob... Ah, Emre ist wieder da mit Töchterchen. Hallo. Ja. Wahrscheinlich wollt ihr euch dann jetzt untereinander noch absprechen, wer deinen Part übernimmt in nächster Zeit, ne? Ja. Gut. Das ist eine meiner Fehler und konnte ich nicht hören. Aber doof, ich, ne? Ja, ich möchte nochmal hören. Und, ach so, kannst du nachvollziehen, ja. Aber darüber besprechen wir.